Ich freue mich sehr auf diese Viertelstunde, die Radio Wissen, denn wie immer am Donnerstag gibt es jetzt den Lärm der Woche. Das Wichtigste also in Sachen Musik und Popkultur, zusammengestellt von den Kollegen von Byte FM. Heute erfahren wir von Oliver Stangl etwas über ein Mixtape für Obama, ein Punkgebet gegen Putin und eine Hommage an Jerry Garcia von The Grateful Dead. Los geht's aber erstmal mit einem der bisher berühmtesten Stiefeln der Popmusik. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. These Boots Are Made For Walking, Nancy Sinatra, 1966. Dieser Song, geschrieben und der Tochter von Frank Sinatra wie ein maßgeschneidertes Paar Stiefel auf den Leib arrangiert, von Lee Hazlewood. Am 4. August 2007, diese Woche vor 5 Jahren, starb Lee Hazlewood an Krebs. She saw my silver spurs and said, let's pass some time. Summer wine. The sexual tension was always there. You can cut it with a knife, and that's probably why it came across like that on record. If it had actually been physically expressed, it probably wouldn't have been there. Viele glaubten, Nancy Sinatra und Lee Hazlewood wären auch privat ein Paar gewesen. Nancy Sinatra sagt nein, die sexuelle Spannung zwischen ihnen wäre aber immer sehr stark gewesen. Vielleicht sei diese Spannung auch so deutlich auf den Aufnahmen zu spüren, gerade weil die beiden sie nicht tatsächlich ausgelebt haben. I didn't have a lucky life. I had a hard working life. It was never glamorous to me. Why would I quit so many times? It was so goddamn glamorous. It wasn't glamorous. Wäre sein Leben tatsächlich so glamourös gewesen, wie viele behaupten, warum hätte er sich dann so oft aus dem Musikbusiness zurückgezogen? Ein Leben mit sehr viel Arbeit sei es gewesen, meinte Lee Hazlewood in diesem Interview 3 Wochen vor seinem Tod. Aber, wie er dann im Folgenden sagte, auch ein Leben, in dem er im Nachhinein nicht viel hätte anders machen wollen. Am 4. August 2007 starb Lee Hazlewood mit 78. Im Hip-Hop sind Mixtapes oft keine klassischen Mixtapes, also eine Zusammenstellung unterschiedlicher Künstlerinnen und Künstler, sondern Veröffentlichungen mit eigenem, neuem Songmaterial des jeweiligen Hip-Hop-Artists. Genauso ein Mixtape hat Anfang dieser Woche der kalifornische Rapper Lil B ins Netz gestellt. Keep it positive. It's this Obama bass guy, we making history. Mixtape always. Little B oder The Bass God, wie sich der kalifornische Künstler auch nennt, mit Musik von seinem neuen Mixtape mit dem Titel Obama Bass God. Noch etwa 100 Tage bis zur Präsidentschaftswahl in den USA. Diese Wahl in den USA natürlich auch ein großes musikalisches Thema. You got that election, you know, they voted Little B. Make sure you vote for Little B, yeah. Obama, Bass God, this thing, yeah. Little B hofft, mit diesem Mixtape die Wiederwahl von Barack Obama unterstützen zu können. 17 Tracks, gespickt mit Wahlaufrufen für Barack Obama, und das alles gibt es zum kostenlosen Download im Netz. Dire Straits, Money for Nothing and the Chicks for Free, ein bescheuerter Song mit billigen Rock'n'Roll-Klischees. Weil Mark Knopfler aber in dem Stück die Zeile singt I want my MTV, lief der Song am 1. August 1987 zum Sendestart von MTV Europe, diese Woche vor 25 Jahren. Auf den Tag genau 6 Jahre vorher, im August 1981, war MTV in den USA gestartet, und auch wenn man es nicht weiß, kann man fast erraten, was hier als erstes Musikvideo lief. Die Buggles und ihr Lied vom Tod des Radios. Vor über 30 Jahren prophezeiten die Buggles den Untergang des Radios durch das damals aufstrebende Musikfernsehen. Doch genau wie das in etwa zur gleichen Zeit totgesagte Vinyl, ist auch das Radio 2012 noch ganz schön aktuell und erfindet sich im Gegenteil, unter anderem im Internet, gerade neu. Das Musikfernsehen dagegen erscheint, genau wie die CDs, heute kaum noch relevant. Lange bevor von Musikfernsehen überhaupt die Rede war, saß 1953 ein 11-jähriger Junge in Kalifornien vor dem Radio seiner Großmutter. Gebannt lauschte er den Country-Sendern im Radio und übte dazu auf dem Banjo. 12 Jahre später, 1965, gründete Jerry Garcia, mittlerweile mit der E-Gitarre in der Hand, The Grateful Dead. In dieser Woche wurde Jerry Garcia 70 Jahre alt. Grateful Dead gelten als Mutter aller Jam-Bands, die über das spontane Improvisieren auf der Bühne funktionieren und bei denen jedes Konzert anders klingt. In ihren 30 Jahren Bandgeschichte spielten Grateful Dead über 2300 Konzerte für eine treue Fangemeinde. Viele Deadheads, wie sich die Fans von Grateful Dead selbst stolz nannten, reisten ihrer Band von Konzert zu Konzert hinterher. Von 1965 bis zu seinem Tod 30 Jahre später war Jerry Garcia Leadgitarrist, Sänger und Hauptsongschreiber von Grateful Dead, wirkte aber auch in vielen anderen Formationen und Projekten mit. Hier eine Aufnahme von 1991, Jerry Garcia mit dem Mandolinenvirtuosen David Grisman. Jerry Garcia bekannt nicht nur für die Musik, sondern auch für seine Begeisterung für alle möglichen Drogen, womöglich mit ein Grund für seinen frühen Tod. Am 9. August 1995 starb Jerry Garcia in Kalifornien an einem Herzanfall, nur 8 Tage nach seinem 53. Geburtstag. In dieser Woche würde er 70. Von Kalifornien nach Russland, dort stehen seit Montag 3 junge Frauen vor Gericht. Der Grund? Ein circa einminütiges Punk-Gebet. Am 21. Februar 2012, kurz vor Wladimir Putins umstrittener Wiederwahl zum russischen Präsidenten, sorgte das feministische Punkrock-Kollektiv Pussy Riot weltweit für Aufsehen. 3 Mitglieder der Band stürmten die Christ-Erlöser-Kathedrale in Moskau und baten mit einem Song um die Erlösung von Wladimir Putin durch die Mutter Gottes. Seitdem sind Nadezhda Tolokonnikova, Maria Aljochina und Jekaterina Samosewitsch inhaftiert. Vergangenen Montag wurde die Gerichtsverhandlung eröffnet, im selben Gerichtssaal, in dem auch schon Putin-Kritiker Khodorkovsky verurteilt wurde. Die Anklage gegen die Mitglieder von Pussy Riot lautet Rowdytum aus religiösem Hass. Den 3 Frauen drohen bis zu 7 Jahre Arbeitslager. Da Wladimir Putin in der Vergangenheit schon häufig klarstellte, was er vom Recht auf freie Meinungsäußerung hält und dass er mit für ihn unbequemen Menschen nicht gerade zimperlich umzugehen pflegt, besteht leider wenig Hoffnung für die Mitglieder von Pussy Riot, trotz der relativ großen internationalen Aufmerksamkeit, die der Prozess bekommt. Zum Schluss noch eine gute Nachricht in diesem Lärm der Woche, die kommt aus Chicago von The CN Cake. Nach ihrer großartigen EP The Moonlight Butterfly, die letztes Jahr erschienen ist, hat die Band für September ein neues Album angekündigt. Runner soll es heißen und einen Song daraus haben The CN Cake jetzt schon im Netz veröffentlicht, zum kostenlosen Download. Harps heißt dieser Song und wir freuen uns auf das ganze Album. Harps von The CN Cake. Im September, wie gerade gehört, gibt's das neue Album Runner. Den Song bekommen Sie aber jetzt schon als kostenlosen Download, genauso wie den Obama-Based Dog Song, also das Mixtape von Lil B für Barack Obama. Das können Sie sich für immer runterladen und all das, was Sie gerade gehört haben im Lärm der Woche, gibt's natürlich auch nochmal auf unserer Homepage, deradiowissen.de. Und jetzt viel Spaß mit Harps von The CN Cake.